Hallo Welt, da draußen ist wieder mal der Sunday Service mit neuer Musik für euch. Eben gerade hörten wir Sylvan S.O., eine Band aus Kanada, bestehend aus Emilia Meth, die singt, und dann noch Nick Sanborn, der die Tasten drückt, aber ansonsten auch Bassspieler ist bei einer Band namens Megafaun, die vielleicht einige von euch kennen mögen. Und Sylvan S.O. haben vor kurzem ihr Debütalbum veröffentlicht, selbst betitelt das Ganze, und ein sehr schönes Stück An Cantina war davon gerade eben zu hören. Heute in der Sendung gibt es Musik von Naomi Shelton and the Gospel Queens. Die Sängerin, oder ja, die Gospel Queens sind zwischen, ich weiß nicht, 16 und 60 Jahre alt, so mehr oder weniger. Das ist relativ spannend, was dort zu hören sein wird. Es gibt ganz viel 60s Sounds mit einer Band namens Wild Dreams, aus nur bei White Fans, und natürlich auch unser Album von unser Platte der Woche von letzter Woche, das sind die John Steel Singers aus Australien. Es gibt Neues von einer Dame, die alle kennen, Jennifer Herrima, ehemals Royal Trucks, jetzt die Black Bananas mit ziemlich krachigen Sounds. Ansonsten Neues von Josie James, ein paar neue, demnächst erscheinende Singles, und hier geht's weiter mit Ray LaMontagne. should know. Got your oaks that I stole from a 7-0. Everybody's at the drive and I wanna go. Wanna be the guy that doesn't like to fight, who can kick your ass if you touch his girl. Wanna be the guy that breaks all the rules, but the cops let him off cause they think he's cool. Wanna know the things that I should know. Got some oaks that I stole from a 7-0. Everybody's at the drive and I wanna. Das war Ray LaMontagne mit seinem Track Drive-In Movies. Er hat vor gut 4 Jahren mal eine Platte veröffentlicht, Good Willin and the Creek Don't Rise, betitelt. Damals auch mit dem Grammy preisgekrönt worden und in den USA in den Billboard-Charts immerhin bis auf Platz 3 geklettert. Sein neuestes Werk Supernova kann nicht mit solchen großen Dingen aufwarten, obwohl es produziert wurde von den Black Keys Frontman Dan Auerbach in Nashville. Eine Platte, die ganz nett ist, aber die sicherlich keine Rekorde brechen wird. Das gerade eben war Ray LaMontagne. Erland Cooper kommt aus Orkney, ist vor, ich glaube so 10 Jahre muss es her sein, mal nach London gegangen und zwar nach Notting Hill, um dort ein Konzert zu spielen. Und da muss Simon Tong im Publikum gewesen sein und die beiden haben sich dann zusammengetan als Erland and the Carnival. Simon Tong, damals Musiker von The Verve, von The Good, The Bad and The Queen und auch bei den Gorillaz hat er mitgemischt. Jetzt also Mitglied bei Erland and the Carnival. Die veröffentlichen demnächst ihr neuestes Album. Das wird heißen Closing Time und daraus gibt es jetzt schon mal die erste Single. Quiet Love heißt diese. Darauf ist auch Paul Weller an den Backing Vocals zu hören, der auch hier und da etwas Gitarre spielt. I have made my way with every rise and fall, where the gray land meets the green, and oh, I've seen it all. Is there some hidden thought? You always get your way, and I'm sick and tired, don't come for anything. I quite like to be alone, I don't mind where I fall. Yet I need you quiet love, it's all I'm living for. Leave those problems in the past. Oh, I'll leave you and you won't have me anymore. Leave me on the outside, happy getting old, where I can fall asleep at night. Anyone, if we say goodbye, will I regret a life? I am hoping in the end there'll still be someone there. I quite like to be alone, I don't mind where I fall. And I need you quite alone, it's all I'm living for. Those problems in the past. All of you, you won't have me anymore. All of you. Erland and the Carnival mit ihrem Track Quiet Love. Paul Weller habe ich jetzt nicht raushören können, wenn ich ganz ehrlich bin. Und auch der Song ziemlich seicht. Erland and the Carnival haben wirklich schon bessere Tracks gemacht. Bin gespannt, wie das neueste Album Closing Time erscheint Ende August dann als Gesamtpaket klingen wird. Ich will nicht hoffen, wie das gerade eben gehörte. Die Band hat eigentlich dann doch mehr auf dem Kasten. Nach so viel Wohlklang brauche ich ein bisschen was härterer Stoff hier mit Guided by Voices. Now it's takes forever, just that. Taking a photograph, losing one's hat. Last cigarette, strange and old, bereft, killing the letter I left. Now it takes forever, I just said, shooting the cable or losing one's head. Losing one's head. Losing one's head. Losing one's head. Losing one's head. Zugegebenermaßen war das jetzt dann doch nicht so harter Stoff hier von Guided by Voices, sondern eher so eine Lo-Fi-Soft-Rock-Nummer. Costume Makes the Man, die Band aus Dayton, Ohio, mit einem Song von ihrem neuesten Album Cool Planet. Einen Cool Planet hätte ich jetzt gerne bei dieser Affenhitze hier im Studio, aber was immer nicht alles im Kauf, um für euch hier etwas neue Musik vorzuspielen. So, das nächste aber dann doch vielleicht eine Gangart schneller, und zwar Death from Above 1979, die Band schon mal aufgelöst, wieder zusammengefunden und jetzt endlich demnächst eine neue Platte, die da heißen wird Physical World oder so ähnlich. Hier auf jeden Fall schon mal vorweg auch die erste Single Trainwreck 1979. Now Trainwreck 1979, das war ein Track von Death From Above 1979. Die Band kommt aus Toronto, aus Kanada, sind nur zu zweit, machen aber ziemlich druckvollen Sound und haben bisher erst eine einzige Platte veröffentlicht, 2004. Jetzt, 10 Jahre später, soll dann endlich das neueste Album erscheinen, The Physical World wird es heißen, und soll irgendwann Anfang September in den Läden stehen. Die Single daraus habt ihr eben gerade schon gehört. Noch aus heißem Wetter zurückkommen, wo möchte man am liebsten sein? Bei Sonne und 30 Grad, natürlich irgendwo auf Jamaica, wenn es geht. Hier kommt das Charlie Binger Quartett mit Jamaica is the place to go. If you would like a real vacation, having some fun and relaxation, if joy and happiness you would know, Jamaica, Jamaica is the place to go. Yes, Jamaica is a sunshine land. You love Jamaica, for it is grand. You'll return, for you'll surely know, Jamaica, Jamaica is the place to go. There you can rest in tropic splendor and gaze in a hot magic wonder and revel in a paradise here below. Jamaica, Jamaica is the place to go. Yes, Jamaica is a sunshine land. You love Jamaica, for it is grand. You'll return, for you'll surely know, Jamaica, Jamaica is the place to go. Like tropical rum punch, you may drink before or after your lunch. You'll feel your body all aglow. Jamaica, Jamaica is the place to go. Yes, Jamaica is a sunshine land. You love Jamaica, for it is grand. You'll return, for you'll surely know, Jamaica, Jamaica is the place to go. Get such horseback riding, fishing, golfing, tennis, or mountain climbing. The very best, as thousands know, Jamaica, Jamaica is the place to go. Yes, Jamaica is a sunshine land. You love Jamaica, for it is grand. You'll return, for you'll surely know, Jamaica, Jamaica is the place to go. Jamaica is the place to go. Das war Charlie Binger und sein Quartett. Und von dem Rum Punch, von dem dort gerade eben gesungen wurde, von dem hätte ich auch jetzt gern ein Schlückchen. Wahrscheinlich würde ich dann aber noch mehr lispeln. Lispeln tue ich ja gar nicht, aber so ein bisschen unhörbar sprechen, ihr wisst, was ich meine. Nuscheln nennt man das auch auf Hochdeutsch. Von daher lasse ich das lieber. Der Track gerade eben von einer ganz, ganz großartigen Compilation, Calypso heißt die, Musical Poetry in the Caribbean, zwischen den Jahren 55 und 69 die Tracks erschienen und aufgenommen. Da geht es vor allen Dingen um Musik aus Trinidad, um Calypso-Sounds. Ganz, ganz großartig, vor allem die Texte auch wirklich sehr, sehr zum Schmunzeln manchmal. Auch dieser hier von einem Herren namens Viper, Dog Better Than Man. Spoiler say you want to be a bed bug, but Viper want to come back a dog. Spoiler say you want to be a bed bug, but Viper want to come back a dog. People will say that I'm going crazy, but as a dog I know I'll be happy. Friends, of course, you will shock to know I get in love and protection wherever I go. That's why in the next creation I want to be a dog, not a human, eating all good things as I like, and now and then I'm cruising a satellite. not easy to understand why some dogs are more considered than human. Take for instance what happened at Tobago by an old man they call Makano. Well, one day his son was feeling hungry, so he ate the food they leave for the puppy. The old man got so angry, take a piece of wood and nearly kill him for eating the puppy food. That's why in the next creation I want to be a dog, not a human. I eat in all good things as I like, and now and then I cruise in a satellite. I was reading a paper about a woman who was a dog lover. She was really a rich widow. Where she got the money, I do not know. Friend, she took in with a pain, the paper say. And believe me, she died the following day, leaving $50,000 for a dog named Lake, and for her family, not even a sugar cake. Well, that's why in the next creation I want to be a dog, not a human. Eating all my good things day and night, and now and then I cruise in a satellite. I would give you another example. This dog loving would put somebody in trouble. They make a big fuss about liquor. No one even say a word for Mighty Viper. Blake say the same thing in the force. Just now police dog would be their boss. 30 years a constable as if he stole. But Bruno just joined them, make him corporal. That's why in the next creation I want to be a dog, not a human. Eating me good food day and night, and now and then I cruise in a satellite. Love. den Sunday Service. Das gerade eben waren The John Steel Singers mit ihrem Track The Marksman. Die Band kommt aus Brisbane, also aus Australien. Hat letzte Woche mit Everything's a Threat ihr Debütalbum veröffentlicht. War auch ihr Album der Woche beim Sunday Service. Mehr dazu nochmal nachzulesen auf der Homepage unter sundayservice.de. Und sie machen eigentlich ziemlich zeitlose Popmusik. So ein bisschen 60s-Anleihen. Vor allen Dingen, wenn man den Harmoniegesang mal ein bisschen ins Augenlicht rückt. Und sie werden protegiert von Robert Forster, ein Ex-Go-Betweens-Mitbegründer sozusagen, auch ja die Band aus Brisbane. Da greift man sich etwas unter die Arme, auch wenn es sozusagen zwei Generationen später ist. Wir bleiben in Australien. Aus Melbourne kommt Courtney Barnett. Die wird nicht protegiert, sondern ist wirklich DIY-Künstlerin, Lo-Fi-Queen und gerade mal 24 Jahre jung. Hatte in ihrer Karriere bisher zwei EPs veröffentlicht, zumindest auf dem Markt in Australien. Hierzulande wurden die mal zusammengefasst als LP. A Sea of Split Peace heißt das Ganze und hier kommt sie mit ihrem Track Are You Looking After Yourself, Courtney Barnett. So worried, always thinking. Looking after yourself, das fragt hier Courtney Barnett. Ja, und die Antwort, die bleibt ihr natürlich schuldig, vielleicht ja irgendwo anders zu hören auf ihren Tracks des Albums oder man muss echt sagen, Doppel-EP Sea of Split Peas, das Ganze, die Dame hier, wie gesagt, aus Australien. Aus New York kommt Josie James, der Sänger und Songschreiber, ist in ziemlich vielen musikalischen Milieus zu Hause, mal ein bisschen Jazz, mal ein bisschen souliger. Seine neueste Platte erscheint diese Woche, While You Were Sleeping heißt die, darauf gibt es auch waschechte Rock-Sounds, ein ganz neues Klangspektrum für Josie James zumindest. Hier kommt sein Track Every Little Thing. Good day to die today, you know I feel like flying. Anywhere fast, looking far away, and where the stars are shining. I hope that I can be like that, baby, because I feel like dying. Is every little thing in its natural place, yeah. Was I the play ball still? Nothing came to me. No, the moon so bright. Like every little thing that you said, baby, and kiss, kiss, alright. I'm holding out my hand, let me see your face, yeah. Everybody want a little piece of bread, and yeah, you look look so fine. Yeah, but everybody thinks that you're better dead. You know you get so high. 8 in the morning, just going to bed, and now your hands are tied. No one made you do it blue, white, and red, yeah. Everybody thinks I belong to them, but this shit worldwide. Go around a circle on a silver jet, a reality bites. You broke a little promise and I understand you're gonna be alright. See you in Japan, we can do it again, yeah. Every little thing. Every Little Thing, das war Sing Kane, nicht Sing Kane, das war Josie James. Ganz ungewöhnliche Klänge von ihm, das Ganze von seinem neuesten Album While You Were Sleeping. So, jetzt kommen wir zu Sing Kane. Ich war schon einen Schritt weiter hier mit meinen Gedanken. Sing Kane, das ist das Projekt von Ahmed Galab, der kommt aus dem Sudan, ist Schlagzeuger ansonsten bei Bands wie Caribou. Yes, er hat auch bei Off Montreal hat er schon mal mitgemacht und gerade eben auch bei dem Projekt Atomic Bomb dabei gewesen, wo es um den nigerianischen Synthesizer-Virtuosen William Onyeabor ging, wo mit wechselnden Gästen wie Damon Albarn, David Byrne, Money Mark, Leuten von Hot Chip oder dem LCD Sound System ja auf Live-Konzerten zusammen musiziert wurde. Jetzt hat der Ahmed Galab trotzdem noch Zeit gefunden, neben diesen ganzen Beschäftigungen, das neueste Sing Kane-Album aufzunehmen. Mean Love, das heißt, erscheint Ende August. Hier schon mal für euch ein Track daraus, der heißt New Name. Thank you. secret real. Name it, I don't know. Secret real. Name it, I don't know. Das war also gerade Sing Kane mit seinem Track New Name. Das neueste Album Mean Love dann Ende August zu haben. Warum sage ich das immer mit diesen Veröffentlichungsdaten? Ganz einfach, weil ihr nicht in die Läden rennen sollt und dann euch ärgern sollt, dass es die Platte noch gar nicht gibt, sondern damit ihr auch wisst ungefähr, ab wann ihr denn bei dem Schallplatten eures Vertrauens, ich hoffe auch, dass ihr dorthin geht und nicht das ganz illegal aus dem Netz zieht, dann auch mit der Musik, die ihr vielleicht für euch hier entdeckt, dann die auch kommerziell käuflich erwerben könnt. Die nächste Band heißt Zeus, kommen nicht aus der griechischen Mythologie, sondern sind ganz irdischen Ursprungs, kommen aus Toronto, aus Kanada, sind zu dritt und veröffentlichen demnächst auch ihr Debütalbum, nicht ihr Debütalbum, zweites Album, Classic Zeus, davon hier schon mal der Track Miss My Friends. I miss my friends, I miss them all. I wanna know what they're doing now. I'm gonna give them a call. It was the summer of love, and now it's turning to fall. It feels like I've been away so long. I'm gonna give them a call. You look around, but you don't know anyone. Friends, das war ein Track von Zeus von ihrem demnächst erscheinenden Album Classic Zeus. Ob es da nur wirklich nur Classic-Songs drauf gibt, wage ich mal zu bezweifeln. Die nächsten drei habe ich euch letzte Woche schon mal vorgestellt. Sissifas nennen sie sich. Das sind zum einen Ryan Lott, Safion Stevens und Serengeti, also Elektroniker, Songwriter und Hip-Hopper in einem von ihrem gleichnamigen Debütalbum. Hier ihr Track Rhythm of Devotion. I don't care if you been to LA, I don't care if you been to Tibet, I'll be right where you step. I put them peas in your plate, I put that drill in your drink, I put that shit in your fame. I put my hand on your shoe, you put your hand on my back, I put your hand on my side. I feel more comfortable now, I feel more comfortable now, I feel more comfortable now. I don't care if you been to Tibet, I don't care if you been to LA, I don't care if you been to Detroit, I'll be right. I'll be right right where you stand. I'll be right right where you stand. I'll be right right where you stand. I'll be right right where you stand. I'll be right right where you stand. I'll be right right where you stand. I don't care if you've been to LA. I don't care if you've been to Detroit. I don't care if you've been to Tibet. I'll be right right where you stand. I'll be that I don't take. I don't get no fuck with you, am. I don't get no fuck. I don't get no shit. I don't get no shit. I don't get no shit. I don't get no shit. I don't get no shit. I feel more comfortable now. I feel more comfortable now. I feel more comfortable now. I feel more comfortable now. I'll be right back when you step.